Dein Stinkhorn, kannst du halten! Na, Karsten, halt nicht! Mein Bulldog! Ärger dich nicht, Schmidt-Thomas. Konkurrenz ist Konkurrenz. Du hast leicht reden, Gürgel. Aber was, gehen wir zum Wirt um, schwabst den Zorn mit ein paar Maß runter. Aber bevor wir gehen, verstehst, muss ich dir noch meine neueste Spezialidee unterbreiten. Mit deinen Spezialideen, was bin ich jetzt, Gürgel? Du, Schmidt-Thomas, wenn ich heute noch einen Pfarrer, einen Bürgermeister und die anderen Bauern dazu bringe, dass Stirling da einen alten Umritt abschaffen, verstehst du, einen alten Roschmann, meine ich. Und da statt die alten Heiter einen neuen Bulldog singen lassen. Gürgel, du bist ein Matz. Das war ja eine prima Reklame. Eine Propaganda war das. Also, wenn ich das heute noch vierte bringe, dann steckst du einen Hunderter in meine Westentasche. Hast du mich? Alter Heiratsschmuser, du alter. Pass auf, das mit dem Fahrer mache ich gleich selber aus. Von mir aus, na ist mir ein Gang der Spart. Hier, Pfarramt Dürling. Grüß Gott, Hochwirten. Hier ist der Schmidt-Thomas. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Hochwirten, mir ist gerade eingefallen, dass ich neulich ein prima elektrisches Leitwerk gekauft habe. Was? Ein elektrisches Leitwerk? Ja, ein elektrisches Leitwerk. Das war für was für unseren Kirchturm. Ja, das wäre ja großartig, aber das werden wir halt nicht erzählen können. Ganz umsonst. Oh, der Bazzi. Was? Ja, Hochwirten, für eine Kirche möchte ich auch mal was tun. Vergeht's gut. Ja. Ja, wo könnten wir denn das besprechen? Kommen Sie vielleicht zum Feuerwehrball? Ja, ich komme mit zum Wirt, sofort, ja. Ja, das ist gut. Ja, und morgen steigen wir gleich einen Kirchturm auf und schauen uns das Geschäft einmal an. Ja, das wäre schön. Und Hochwerten, dann hätte ich noch was. Ja, was denn? Ein Umritt haben wir gedacht, unseren alten Pferdeumritt haben wir gedacht, nicht? Ja. Den könnten wir auch mal ein bisschen renovieren, nicht? Renovieren, ich verstehe jetzt schon. Sie meinen so wie in Kirchenzell drüben. Ja, Sie haben mich schon verstanden, Hochwerten. Jawohl, wie jetzt Kirche zählt, wo es mit die Bulldog rumfahren. Ja, ich weiß. Ja, also, für Gott, aber Hochwerten, ja. Das andere machen wir noch beim Wirt aus. Ist schon recht. In 10 Minuten bin ich drin. Jawohl. Ja, der Bürgermeister war übrigens auch dafür. So, das wäre ja großartig. Ja, gewiss. Also nachher, auf Wiederschauen, Hochwerten. Auf Wiederschauen. Nu, was sagst du jetzt, Schmidt-Thomas? Haut schon, Gürtel. Die Propaganda für meine Bulldog. Alles ein Liesel mit ihrem Bulldog zusammenackert, ist ackern wir leicht. Mit unseren 6 Ross ackern wir das noch nach dem Feierabend. Ja, ich ist recht, Frenzel, dass du auch Freude hast mit den Ross. Ja, klar. Der Ross, sag ich darf nicht aussterben. Und ein Ross, sag ich, ist ein Ross und ist etwas Schönes. Ja, schau's noch. Schau's noch, unsere Ross. Ja, du müsst das Fleisch eh putzen auf dem Sonntag, gell? Mhm. Weißt, zum Umritt. Mhm. Schwanz einflechten, Tuch schmieren. Ja, dass man ja am Zusammenzeit kein Rost pflegt, da ist. Na, werden eh nicht mehr viel Rost zusammenkommen am Sonntag. No. Voriges Jahr, ein Umritt, da haben sie noch 18 gewinnen. Und heuer? Na ja, haben wir schon 80. Na, ich glaub, Vater, dass es Stirling nicht mehr lange einen Umritt gibt. Oh, das glaube ich nicht. Hansl, so lange ich lebe, so geht gar nicht. Na ja. Na, jetzt muss ich da einmal auch der Schneidinger Bulldog-Fahrerin da drin pfeifen. Hey, Lisa! Lisa! Lass dich dabei! Ich höre dich, als ich mag. So lange ich lebe, so geht gar nicht, Franzl. Na, warten, Herr Bürgermeister, das Dichterl. Ich erwischte dich schon noch heute auf die Nacht. Am Feuerwehrball. Ja, mit der möchte ich mich auch noch einlassen. Mit der Balserliesl. Oh, keine Grube, weiß nicht, Vater. Na, schau's an. Schau's nicht gerade an. Mit seidene Strümpfe ackert sie. Ja, und angestrichen, Mann, ist er. Nein, das ist nichts für einen Leitner, sein Franzl. Aha, Da kommt ihr voll mein Auto daher und bringt ihr Brotzeit. Ja. Das ist ein Leid. Hör mal auf mit den Brotzen Bauern, mit den Hinterfutzigen. Ja, so der Herr Bürgermeister, der Bäuser. Ja, wenn ich den sehe, schmeckt mir Brotzeit nicht mehr. Vier Brädel. Ja, wisst, wenn ich den wisst. Ich pfeif den Lidl noch einmal. Geh weiter, packen wir es wieder, dass wir einmal Feierabend kriegen. Also wirklich wundervoll. Ja, Herr, wir haben es sonst nicht mit den Fremden. Aber wenn sie unbedingt meinen und wenn einer das Zimmer gut genug ist, dann bleiben sie halt in Gottes Namen ein paar Tage. Ich finde alles wundervoll. Diese ländliche Ruhe, dieser Friede. Werde mich bei Ihnen toll erholen. Put, put, put. Sehen Sie, kaum eine Stunde hier und schon bin ich mit Ihren Hühnern dick Freund. Das nenne ich mal originelle Ferien vom Ich. Also einfach wundervoll, diese Stille. Naja, eine Kuh wird schon hier und da blären. Und die junge Gickel bald eh erst einmal das Gran anfangen. Um 3 in der Früh schon. Müssen Sie es heute halt nicht hören, die Auftrager, die Narischen. Aber das ist doch alles Natur. Eine Kuhmut, ein Hahn gekriegt, ein Pferd wird, ein Schweinchen brunst. Na hören Sie doch, die reinste Natursinfonie ist das. Nee, nee, das stört mich nicht. Im Gegenteil, das liebe ich. Na ja, da ist ja alles recht. Aber jetzt habe ich nicht mehr Zeit zum Ratschen, jetzt muss ich zum Möcher gehen. Ist ja schon 5:30. Ich gehe in den Stall. Ich darf Sie begleiten. Ja, von mir aus. So, da ist die Melkmaschine. Und da das Butterfassel. Da die Mistbahn. Na hören Sie mal, Bäuerin! So ein Höllenspektakel! Ich kann keine Kuh mehr verstehen. Geh, da schauen Sie! Vorm Frischkuh heim und hin kommt der Butter raus. Sie Hilfe! Das ist ja toller als auf dem Stachelchen München. Das ist gerade der Bauer mit der Schneidmaschine. Ich danke, ich reise wieder ab. Ah, das gewohnt man schnell. Bitte? Butter? Yes, das Liesl ist schon da. Jetzt pressiert es, dass wir Feierabend kriegen und noch früh nur auf den Feuerwehrball kommen. Butter, seid schon fertig? Ja, gleich. Dann leg ich das Grünseiter nicht an. Ja, ja, richt dich nur her. Der Grobinger Sepp ist da mit seiner neuen Bulldog-Mutter. Der möchte mich abholen, dass ich nicht lauf. Wir fahren ja mit dem Auto. Sei freundlich zu ihm. Nee, danke, ich reise ab. Was sagst du? Und das Grünseiter nicht, gell? Abreisen tue ich. Was ist? Auf geht's zum Wirt. Du Mari, da schau hin. Der Leitner Franzl tanzt mit der Bäuserliesel. Ja, Pfeilbrot. Ach, die tat ihm freilich gefallen, so eine Gädige. Aber da wird ihm der Fuß sauber bleiben. Ich werde ja Schmiedin. Okay. Der Schmied Thomas geht da mit der Hubernandl. Ah, mei, mit dem zwei ist er schon lang nichts mehr. Der Thomas hat ja mit der Nandl gerade angebandelt, dass ihm der Huber am Bulldog abkauft. Nein, nein, mit der Bäuserliesel geht er jetzt, der Thomas. Na, nachher kommt es etwa gar sein, dass ihn die Liesel nicht mag, an Thomas. Weil er da am Bäuser auch schon etliche Maschinen angetraut hat. Ja, da, Schaki. Jetzt sieht das noch im Garten aus, ja? Ach, so einer ist er, der Franzl. Und mit geht's ja noch, die Liesel. Jetzt ist ja Pause. Geh mal da zu den Würsten in den Sturm runter. Geht's denn da in den Sturm runter? Ah, dann gehen wir halt ums Wirtshäusl runter. Dann gehen wir rein, Sturm rein. Muss das sein? Freilich, weil ich mit dir was zu reden habe. Es wird noch schon etwas gescheit sein, weil du mir dazu einen Wirt seinen Garten rausziehen musst. Nein, gar so viel ziehen habe ich nicht müssen. Dann bist du so immer auch gegangen. Na, du brauchst auf gar nichts einbieten, weil du mit mir einmal getanzt hast. Ja, da biete ich mir viel ein. Weil du am Päuser sehr Lise bist und eine ganz schwere, buitzauber, Gerade wie es mir gefällt. Geh, seid ihr nicht so wild. Und überhaupt, wenn das der Vater spannend, dass ich mit dir gehe, dann würde der Schimpf gar nicht mehr gehen. Okay. Meinst du nicht, dass wir bekehren konnten, wenn wir zwei wenigstens Handel uns würden? He? Wenn wir zwei meinst du? Meine ich meinst du allein. Ja, jetzt hör mal auf mit dem Nein sagen. Einmal lassen wir es ja gefallen, weil es ja so gehört, aber in einem Wort Nein und Nein. Das wird mir zu dumm. Dann wird's doch halt zu dumm. Ja, mir ist schon zu dumm, du Lüse, du. Franzl, nicht, du. Das ist gut. Schmeckt's dir, Jürgel? Ah, weißt du, Schmidt, Thomas, ein frisch Schutzhäpfz rinnt heute runter, als wenn es ein lauter Engel wäre. Und wenn's noch dunkel ist, dann warte ich gerade. Das weiß ich schon. Jetzt red mal, was gibt's denn, was hast du gesehen draußen im Wirtsgarten? Ja, so schnell lass ich das nicht verzeihen. Das ist was ganz was aus die Pfitz. Lieber, am Verstand zusammenhalten und ein paar Dreimaß Bier dazu trinken. Es ist nicht so einfach, die Geschichte mit Umritt. Also Dreimaß, weißt du, was du bist? Gut schon. Und der Bulldog, der ist so gut, als wir verkauft. Das wird einmal ein Geschäft. Mit deinen Geschäften, was bin ich gehst, da ist auch der Schmus halber größer, als wir der Verdienst. Also das darf ich nicht sagen. Hat er nicht der Grobinger Sepp erst vor 14 Tagen einen Bulldog gekauft und keinen kleinen? Den hätte er ohne den Schmus gerade so gekauft. Ah, nicht hätte er gekauft. Das weißt du so gut, als wäre ich. Ja. Weil es da eine Diplomatie braucht hat und nicht zu wenig. Weil das eine Heiratsgeschichte gewesen ist. Und zu solchen Heiratssachen, da brauchst du eine Erfahrung. Darum bist du Lady, du Bazi, du. Und der Grobinger Sepp ist samt seinem Bulldog noch Lady. Wie meinst du denn jetzt das? Ja, samt seinen neuen Bulldog noch Lady, Herrschaftszeiten. Es sind einmal Geschäfte. Da werfen wir die Wirtolle bei vor, dass mein Heiratsschmus nichts mehr verdient wird heutzutage. Nicht wahr, ich sage, der Grobinger Sepp ist samt seinem Bulldog noch Lady. Da pass auf, jetzt speibe ich mein Auto ein. Das ist eine Idee, Gürgel. Auf einen Ettler Makel kommt's mir nicht an. Ja, das Auto ist so gut, als wir verkauft. Und noch nicht geheiratet, verstehst du? Ich verstehe dich gut. Ja, also, das ist gewiss, dass wir Balse und seine Lise nicht zureden müssen. Die sind selber ganz verliebt in die Maschinen und in das Auto. Der Balse ist ja der Gewinn, der wo mich auf die Idee gebracht hat. Er schreit drei Gemeinden weit umeinander. Sein Liesel sagt er, darf gerade einmal in einen solchen Platz einheiraten, wo die Einrichtung danach ist. Ah, wo eine Milchmaschine da ist und ein Heuauflader und ein Mistauflader und ein Bulldog und wo sie ein Auto haben. Jetzt hat der Grobinger sein Bulldog, aber der Balser und sein Liesming noch nicht. Lass nicht aus, Gürgel. Ja, wie nicht er sagt, Thomas, das Auto ist so gut, als wir verkauft. Sauf, Gürgel, so viel, als wir es gerade noch machst. Ja, das ist immer richtig. Ja, zu solchen Geschäften, da brauchst du einen Verstand, das geht. Überhaupt wird das auch halb verwickelter. Und jetzt ist schon gleich ganz kompliziert. Was soll da kompliziert sein? Ja, weil seit heute noch eine neue Melodie dazu gespielt wird. Eine neue Melodie? Ja, und ein paar Grobe. Also diesmal verstehe ich die wieder nicht. Ja, unter dem, dass mir da drin ist, die Hauptsache vielleicht schon geschenkt. Das soll ich sagen, mein Lieber. Mit den Heiratssachen, da stimmt mir keiner. Da wie mein Blick. Also dies mein Auto, das gefällt mir gut. Aber jetzt meine ich, jetzt spinnst du wieder ein wenig. Okay, wer redet denn jetzt von Grobinger sein Auto, wenn ich den Bulldog meine, den wo der Leitner ankaufen wird? Der Leitner? Mir? Ein Bulldog? Ja, der ist so viel, als wir verkauft. Der alte Biffi geht ja von seinen Rissen nicht weg. Der alt nicht und der Jung nicht. Ja, der Jung meine ich, der sitzt jetzt nicht bei den Rissen. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Draußen im Wirtsgarten. Das, wenn der Vater sagt, ich weiß nicht, was ich tat. Und was kommt jetzt der gegen mich haben? Weißt du ja, wie er ist? Gegen dich hat er vielleicht nichts, aber gegen Ing. Jetzt, das ist gut. Er hat mir vielleicht nähmt. Er hat mir vielleicht aus dem Zigeunerwagen raus. Das nicht, aber... Na, sag's noch. Ihr seid halt noch so viel rückständig mit den Maschinen und so. Was ist so? Nicht gerade, dass ihr noch keinen Bulldog habt. Jetzt habt ihr mit harter Mühe elektrisch Licht. Aha. Und jetzt habt ihr einen Bulldog und eine Milchmaschine und einen Heuauflader und einen Mistauflader. Und ein Auto haben wir auch. Und wir haben 8 Rosen an Stall. Bald Rosen nichts mehr wert sind. So. Weißt du das auch schon? Und heiraten ist nicht Kappentausch, meint der Vater. Und wenn der Geldig Schmidt Thomas sein Schwiegersohn wäre, nachher kriegt er die Maschinen billiger, meint er. Naja, da täuscht er sich aber. Der Thomas schmiert nachher erst recht aus. Geh, Franzl, das hätte ich nicht sagen wollen. Aber ich hab's gesagt. Er muss, dass ich gar nichts spann. Es bauen da, es brutzelten. Wenn ich das sag, dass ich mich um den Schmidt Thomas gar nichts bekümmert. Aber dein Vater bekümmert das was. Da werde nachher ich schon auch noch ein Wort mitzureden haben. Ja, bald der Achtros einen Stall zwingen haben. Sei nicht so fad, sonst laufe ich da davon. Haben der Achtros zwingen oder nicht? Mir ist ein Ochs schon zu viel. Besonders wenn ich ihn mein Leben lang haben müsst. Jetzt sehe ich Sam, dass mein Vater recht hat, wenn er sagt, dass es leitnerische, ganz holzkackste Biffin sei. Was sagen wir? Ganz holzkackste. So, wir zwei sind fertig. Ich kauf mir meine Würste allein. Mir leid's keine Würste. Wir haben keinen Bulldog. Franzl. Wir haben keinen Bulldog. Gefranzl. Wir haben keinen Bulldog. Schwefel ist aus Ammoniak, da dazu. Leider, das geht ja nicht. Das geht ja gar nie. Also, mein Misthaufen ist mir groß genug. Ein Schwefel ist aus Ammoniak, darfst du mit einem Rhenania-Phosphat niemals nicht wischen. Mein Misthaufen ist mir groß genug. Ja, redst du doch noch von einem Patent Kali, ha? Und von einem Ammoniak, wenn du gerade einen Mist hin tust, ha? Aber ich kenn dich schon mal lieber ausspielen, ihr möchtet mich, gell? Weil mein Wurz ja so schön gerade ist. Ich brauch keine Chemikali. Bei mir wächst das so auch. Geh, Herr Pfarrer, wenn man fleißig bett, wächst das so auch. Und braucht man keine Chemikalien und keinen Bulldog. Und leid auch nur ein halbe. Wo wird denn? Lassen wir uns noch eine einschicken. Also, ausnahmsweise. Weil heute alle so lustig sind. Sehen Sie noch ein helles. Ziehen Sie mir auch. Bald wir schon runter schwimmen, dann möchte ich nicht drucken bleiben. Geh, trink dich zwar auch gleich aus, sonst muss ich zweimal gehen. Ja. Also. Kauft er auch noch eine halbe, das kommt dir nicht so teuer wie ein Bulldog. Ja, jetzt hast du mir einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ha, mein Lieber, da darf einer lang hinsaufen, bis ein Bulldog versuffert ist. Ha, ha, ha. Sich bei so einem Handel, da waren die Roscher wieder keine Mutter, gell? Ja, ein Firmenbauer darf heutzutage nicht mehr so nass fordern, weil die Maschinen zu viel schmürmlicher haben. Und der Ross saufen Ding ist gerade Wasser, das dir nichts kostet. Und kein teures Rohöl und kein Schmirm. Hey, lass mich doch du ausgehen. Wir haben auch dir danach diesen Ross, mein Lieber. Ist erst eins verreckt. Mitten beim Machen. Ja, Prost, Pfanne. Leitner, nicht wurscht. Leitner, hast du nicht gehört? Ich hab gesagt, das ist erst einer verreckt. Also hat der Hunger der Heiter. Wem ist ein Ross, der hungert? So sau himmeldumm brauchst du nicht der Herrin, der mir einen Unglück getroffen hat. Jetzt wär's gleich lustig, Herr Pfarrer, ich meine, ich hole einen Gendarm. Oh, meine lieben Leute, der Balser, will sagen, der Herr Bürgermeister, hat mir gerade vorhin eine bedeutende Angelegenheit vorgetragen. Ja, bedeutend. Er meint, was wir am nächsten Sonntag mit unserem Pferdeumritt tun sollen. Also, das Thema, das kommt mir jetzt gerade recht. Ja, mir auch. Ganz einfach hoch werden den alten Ruschmarren, den schaffen wir ab. Pass nur auf, dass du nicht abgeschafft wirst. Komm, ist ja ein paar Tage Bürgermeister, möchte gleich unseren alten Umritzgrund richten. Na ja, dann sagen wir halt statt abschaffen, ersetzen, nicht? Sehr gut, Balser, sehr gut. Der Umritt war ja letztes Jahr schon schlecht besucht. Und heuer, nachdem sich der Grobinger auch einen Bulldog angeschafft hat, dürften an Umritt keine 5 Ross mehr zu sehen sein. Ah. Ein Augenblick, Hochwirten, ein Augenblick. Also das mit den 5 Ross, das kann nicht stimmen, weil er ist 8 hab. Gemacht, da kann ich sprich nach bei 7 hast. Wenn's ist er ja verreckt, weil du dem zu viel Haber gegeben hast. Tommy, wärst du mit der Blecker, hä? Na, vom Arschmann wirst du deinen Heiter nicht zerrissen haben. Ja, ein Bleck noch zu. Ich kann noch einspannen, und wenn wir noch ein paar Heiter draufgingen. Aber du, wenn dein Bulldog Bauchweh kriegt, ist Feierabend. Oder du musst um einen der 100. Heiter froh sein. So musst du daherreden. Ja, richt halt deine Straßen her, wie es der Brauch ist, dann fahr an Kiesi. Ja, was ich mit meinem eigenen Weg tue, das sei gegen andere Leute überhaupt nicht so. Zu einem eigenen Weg. Jetzt weißt du ganz gut, dass ich durch die Leitnergassen zu meinem Nacken rum muss. Ja, sei froh, wenn's du mich darfst. Der wird da gar nicht gerecht, verstehst? Ich habe das Recht dazu. Sei 50 Jahre habe ich das Recht. Ja, das hättest du nicht, wenn ich dein Großvater an meiner geschworen hätte. Du Mann, der geht, dass du vielleicht nicht einmal reit, was du jetzt behauptet hast, gell? Aber mit dir mag ich gar nicht prozessieren. Ja, prozessieren noch? Ja. Mein Großvater hat keinen Meiner geschworen. Aber meine lieben Leute. Mein Großvater hat keinen. Aber meine lieben Leute. Ja, weil es wahr ist. Hat mein Großvater oder hat sein Großvater? Aber meine lieben Pfarrkinder, die Seelen unserer lieben Toten wollen wir im Frieden lassen. Ja. Also, der größte Fortschritt unserer modernen Zeit hat es mit sich gebracht, dass den nächsten Sonntag am herkömmlichen Pferdeumritt in Dürling nur noch 7 Rösser teilnehmen würden. Ja. Dieser Tag aber war immer ein Fest der ganzen Pfarrei. Alle unsere Bauern, bis auf einen, halten sich aber jetzt anstatt der Pferde einen Bulldog. Ja. Deshalb schlage ich vor, um das alte christliche Brauchtum weiterleben zu lassen, dass wir den Pferdeumritt durch eine Bulldog-Umfahrt mit anschließender Segnung der Landmaschinen ersetzen. Bravo, ein sehr richtiges. Das gibt einmal ein Fest. Gleich morgen lass ich einen Ausschuss einberufen. So geht der Handel. Das möchte mir die Schuhkasse stehen. Ein christlicher Brauch sollte sein, der Krach. Der leibhaftige Teufel selber wird seine Freude drauf haben. Leitner, sei kein Frevler. Ja. Wenn du als guter Christ die Welt betrachtest, dann kann eine Maschine genauso gut ein Geschenk Gottes sein wie deine Rösser. Da ist mir nichts bekannt. Das ist mir völlig neu. Der heilige Georg ist auf den Ross geritten und der heilige Martin auch. Der heilige Leonhard, das ist der Patron von den Ross. Und unser Herr Sam ist Jerusalem auf den Ross eingezogen. Was ist der? Auf den Ross ist er eingezogen. Wie es auch bloß ein Esel gewesen ist. Also Spaß beiseite. Oh, wir lassen es doch den Bifi stehen. Er ist ihm jedes Wort schaut. Und überhaupt, das muss ich meinen hochwürdigen Brüdern erzählen. Der sagt auf euch ganz was anderes. Der Brüder? Ja. Der Benefizier von Haselbach. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Erstens ist der schon 80 Jahre alt und zweitens ist das der Brüder. Du, ja. Der ist für geistlicher Rat und ein Kollege von unserem Herrn Bischof. Mhm. Und der sagt dir für ganz was anderes über die neumodischen Geschichten. Eine neue Zeit fordert neue Methoden, auch in der Seelsorge. Jawohl. Mein Klassenkamerad und Kunabsolvent ist der Herr Landtagspräsident. Der ist auch katholisch. Ich weiß schon, dass ihr es mit dem Bäuser habt und mit der Maschinenbrotzerei. Und ich weiß auch, was ich zu tun hab. Gleich morgen gehe ich auf Haselbach und mit zu meinem hochwürdigen Herr Bruder, dass ihr es wisst. Und gefallen lassen wir von gar nicht was. Ich schreie ja nicht so laut, du gefällst uns ja auch nicht. Jetzt werden wir nachher schon sehen, ob es da kein Gesetz gibt dafür, dass man den alten Brauch respektieren muss. Aber Leitner, wir respektieren keinen alten Brauch. Wir restaurieren ja nur etwas Altgewordenes. Das werden wir nachher schon sehen, was ist jetzt. Der Umritt wird nicht abgeschafft, sag ich, und wenn ich bis auf Rom gehen muss. Bis er von Rom zurückkommt, hat er selber einen Bulldog. Das Recht steht auf meiner Seite, Hochwirten. So, da hätte ich mich früher gut besinnen. Mit der Zeit wird gegangen, sag ich. Übergeben, Daddy, wenn ich der Leitner wäre. Der Bub denkt wieder vor. Wenn einer so eine moderne Hochzeiterin hat, dann denkt er anders. Wer hat eine moderne Hochzeiterin? Weiß ich, bei der Bulldog braucht keine moderne Hochzeiterin. Für einen Leitner sein Franzl, meine ich halt. Okay, ich lass mich nicht beleidigen. Wer lässt sich nicht beleidigen? Ich lass mich nicht beleidigen. So eine ausgestopfte Stadt hin, mengen wir gar nicht. Das nimmst du augenblicklich zurück, Leitner. Ja, solche nicht mengen wir gar nicht. Zurück, nimm, sag ich, du lässt mich anders kennen. Nee, nehm ich gar nichts nicht zurück. Da gibt's einen Sühneversuch. Ja, weißt du, kein Prozess nicht leid dir, gell? Halt mich zurück, alles, sonst musst du ihn reinhauen. Na, lass ihn noch aus, was du jetzt reißt, ist zu. So an der feinen Bauern wirst du ein bisschen lieber, ich gar nicht an. Jetzt hab ich dich. Jetzt gibt's einen Prozess. Oh, meine lieben Pfarrkinder. Ach, meine lieben Pfarrkinder! Jetzt geht hier weiter! Komm, ich bin da! Ah, geh auseinander, auseinander, auseinander! Jetzt macht er! Ey, au, au, au! Also, aufhört, ich bin nicht! Meine lieben Pfarrkinder! Es waren da Teichsel drin war bei uns. Jetzt rier und rier ist schon eine geschlagene Stunde. Und wie hat man da keine Butter? Ja, wird schon, Leitnerin. Nein, ist der Teserkreuz. Sag einmal, Kirgel, war der Vertruss noch nicht groß genug, wenn das uns Ross verreckt ist? Jetzt richten die eigenen Mannsbilder auch noch so eine Gaudi an. Der Vater ist schon ganz auseinander. Und er überlebt es nicht, schreit er. Ja. Dabei ist er der Ärger. Jetzt ist er 60 Jahre alt und mag noch raffen. Der Knecht, der schon 20 Jahre bei uns ist, läuft mir ins Krankenhaus, weil er nichts mehr recht machen kann in Rostall. Und allesamt kommen so mir in Kugel einer zum Schimpfen und zum Jammern. Und drum Schuld an der ganzen Gaudi ist niemand anderes wie du, Gürgel. So muss der Herrin, Leiterin. Dabei tue ich nichts anderes als umeinander rein, dass die Geschichten keine Folgen kriegen. Weil du weißt, dass niemand anderen zu Hause halten hat als wie du. Hey, Leitnerin, jetzt musst du mich wieder loben auch. Ja, du lobst dich schon so im. Ja, da lobt dich so im, wenn du nichts nutzt. Na, Leitnerin, gescheit, du erbarmst mir. Ich kenn's gut, den närrischen Mannsbitter. Da darfst du 3 Gemeinden weit gehen, da findest keine Seele an den Beck. Du geh, du die Fett zurückhalten. Du bist das Gewinn, der es zuerst aufgehetzt hat. Oh. Meinst du, dass dich ich nicht spann? Du möchtest ja einen Schmied, Thomas, grad wieder ein Geschäft zuschmusen. Jetzt muss ich erst aufhören mit deinem Weiberschmatz. Überhaupt bin ich heute nicht privat hier, sondern dienstlich, indem ich den Gemeinderat einberufen muss. Als leider der Schuhe Licht aufzünden, so ein Schmarrn. Ist der dankbar, wenn man sich für einen anderen hauen lässt. Von mir aus der Schlung sind ein anderes Mal den Bauern. Und ein Zeigen kann ich auch ein anderer machen, wo ich einen mag und kann. Und das gesehen hat, was ich gesehen hab. Und das weiß, was ich weiß. Hey, ist der gleich auf der Hände. Ja, weil es ja wahr ist. War der gerade lauter Undank, wenn man sich um andere Leute kümmert. Ach, so hab ich's ja nicht gemeint. Magst du eine halbe Biergürtel? Oder ein Schnapsei? Unsere Mannsbilder sind schon rechte Biffin. Ja, jetzt muss ich dir wieder recht geben, Bayerin. Und die viele Arbeit, wo du hast, da war schon mal Zeit, dass du in Ruhe kriegst. Weißt, Leitnerin, eine junge Bayerin gehört zu wenig her. Eine wie du halt. Die, wo was ist, die, wo man kennt, die, wo was hat, die, wo arbeiten mag. Gürtel, ich hab nix gegen Päuser, Liesl. Das darfst du mir glauben. Und von mir aus werd morgen geheirat. Aber der Vater, ja. Da hast du einen Schnaps. Wenn halt der Bürgermeister auch ein wenig nachgab und wenigstens heuer noch einen Umritt gelten lassen, dann kommt man am Vater schon umstimmen. Das ist einmal eine Idee. Prost, Leitnerin. Wo ist er? Jetzt wird schon alles samt recht. Der hat einen Zug. Da kannst du dich auf mich verlassen, weil das Heiratssachen sind, nicht? Heute Nachmittag in der Ausschusssitzung, da deichsel ich das. Bist halt so gut, Gegel, gell? Ah, ich kenn's jetzt gut, die Herrn Gemeinderät. Die 3 schon da hin, wo ich's hinbrauch. Umsonst brauchst du nichts tun, Gürtel. Ja, von dem rede ich nicht. Jetzt hätte ich noch gern mit dem Franzl was drin. Wo ist er denn? Ein Rohstall hockt er und spintisiert. Sei der Windinger, gibt's keine Ruhe, hä? Das mag ich bald nicht mehr. Ich bin mir nie so ein Heiraten, weil keine Recht ist. Hey, steh um mich! Weil man nicht so tun, der für mich möchte und wie es der Brauch ist. Hey! Pust mir und striegel mir so einen Heiter hin. Krieg du keinen Ansehen damit und keinen Respekt. Ja, Glück ins Stall. Ja, danke dir gut. Jetzt hätt ihr mal Staat Bauern hin, Schirr. Schneidige Rosshaus benannt. Wir kennen's nicht. Ja, die waren früher schon einer Geld wert. Aber heute, die Zeiten haben sich halt geändert. Mein Vater hat sich nicht gegen der Kirche. Und ich lass mich von dir nicht erzählen, dass du es weißt. Der ärgert dich nicht, Franzl, es geht alles gut aus. Sag dir, das wäre der Hochzeit. 3 Gemeinden in Umkreis sind es der Neide um die Hochzeit drin. Schieß, jung ist und der Geld hat's. Ja, wie geht's noch, der Liesl? Das weißt du eh nicht. Was kümmert denn mir ein Balser sein, Liesl? Hey, der Dürrer, Bauern, der Dürrer ist jetzt in Ruhe. Ah, so. Du bist besser auf sie. Ja, red, was du magst. Sag dir, da komm ich gerade recht. Lass dir verzeihen, Franzl, wie ich heute vom Balsenhof rausgehe, lernt die Liesl an der Kuhstall dir dran und gibt mir ganz Spaß für. Was ist denn mit der los, denke mir? Die wohnt ja. Ich will mich vorbeidrücken und nicht hinschauen, weil mir da das nicht so geht, was der feiert, ne? Da winkt sie mir, ja. Na, jetzt muss ich ja schon hingehen. Feigerad hat's gewohnt. Und nicht wenig. Armshäschel Tristis. Hat der Kuh einen Schwarfersaug reingehaut? Oder hat der Stier gestessen? Nein, sagt's. Und gerade rotzen tut's vor lauter Wohnen. Der Schmerz sitzt inwendig drin, sagt's. Ja, jetzt geht mir ein Licht auf, sag ich. Freilich, also was recht. Du und zwing am Mannsbett wohnen, sag ich. Das finde ich besser, Franz. Ich verzeih das, wie ich es gesagt hab. Zwing einen Leitner sein, Franzl, sag ich. Zwing den Biffi, sag ich. Zwing den Holzgaxten. Was du an jedem Finger 5 andere haben kannst, lass ihn rennen, sag ich. Ich gib dir gleich einen Holzkasten Biff für dir, du. Lass ihn rennen, sag ich, der Grobinger Sepp heirat dich vom Flieg weg. Das will ich dich nicht rennen lassen, du Hinterfutziger, Saufbruder, du Hinterfutziger. Ja, dann lass mich doch einmal ausrennen. Ich lass dich schon was anderes, du. Ja, der Stab bist, da braucht er mich nicht schimpfen. So hat Lidl schon da. Und jetzt wenig. Sag er, die hat mich jetzt zusammengepackt. Ah, gerade, dass mir nicht kratzt und bissen hat. Aber sonst schon gleich alles. Na du, da kriegst du mal eine resche Person ins Haus, wenn man denkt. So ein aufbegehrerisches Zander zwei, wo man denkt, verdient er noch da auch nicht, der Franzl. Du, es wäre auf ein paar Grenze. Du Leidausrüfter, du Ausgeschänder. Ja, viel hätte nicht gefeit. Dann weiß man, mir Mist Häckl ins Gesicht gefahren. Die ganz Fossen sollst du da geratzt haben. Okay, okay, okay. Ah, ja, die ist recht frumborn. Die hat mich bett und bettelt. Jawohl, und der schönste Trinkgeld hat sie mir versprochen, wenn ich das tue, was sie verlangt. Na, jetzt ja ohne dem da bin ich ja nicht so. Das wäre schon etwas Besonderes sein, wollen wir die dazu brauchen können. Botschaft soll ich dir tun, dass du heute um 8 Uhr an Weiher runterkommen sollst. Ich mag nicht. Ja, wenn du nicht kommst, sagt's, kannst du sie als eine Tote auserziehen. Warum sagst du das nicht gleich? Hast mich ja nicht ausreden lassen, servus. Und viel Glück heute auf Nacht. Na ja, viel Glück heute auf Nacht, viel Glück heute auf Nacht. Wenn mir das schon was hilft. Wenn der Vater da keinen Bulldog kauft und keine Milchmaschine, da lasst man sie der Balser ja an mir, wenn mit Liesl nur so gern möchtet. Na, steh um, ich fuchs. Heb die Stadt, Edelweiß, lass dich schön putzen. Schau, dann wärst du ganz schön skuli. Ganz schön skuli, gell? Stahl, ja. Danke, Gott, Jürgen. Was treibt denn die zu mir in Kursteuer rein? Ja, mein, das kann man nicht mit einem Wort sagen. Du, wenn es frei von Grobinger selbst ist, dann darf es gleich wieder gehen. Ja, weiß ich schon, dass wir von dem nichts wissen wollen. Was tun wir mit den alten Sepp, mit den Hanebüchern? Nein, nein, für uns passt gerade einer. So, so sagst du zu mir, gell? Ja, hab ich vielleicht schon mal was anderes gesagt? Zu mir nicht, aber zum Grobinger. Oh, mein Lieber hat der geflucht auf die Deinen ganzen Gartenzaun bricht er da raus, sagt er. Und nachher noch jedes Zaunladel extra auf deinen Gipskopf, hat er gesagt. Ja, für das kriegt er ja nichts. Überhaupt so mir was ganz anderes zum Reden. So? Ja, ich bin heute schon beim Leitner in Gwinn, ne, zum Einsagen. So. So, ne? Wie ich aus dem Hof gehe, läuft mir der Frenzel noch. Mein Sohn, schau der aus. Ich hab mir gedacht, der ist krank, weil er so schlecht ausschaut. Daumen stecken ihm drin und das Gesicht ist ganz gänselgelb. So. Ja, ich soll dich schon bitten, ob du nicht bis um 8 Uhr an Weiher runterkommen möchtest. Er wartet auf dich, sagt er, weil er dich nur einmal sehen muss, bevor er sich was antut. Das muss ich mir zuerst überlegen. Ja, da darfst du nicht lange überlegen, wie der Frenzel beieinander ist. Da gibt's keinen Spaß mit. Vielleicht macht's aber mir einen Spaß. Ja, von mir aus gehst du nicht runter, dann gibt's halt gerade einen Leichentrunk und keine Hochzeit. Hey! Der Vater! Hey, her! Du musst wegen der Gemeinderatssitzung noch was anschaffen. Ja, gleich kommen, Bürgermeister, gell? Also um 8 Uhr Wiesel am Bayer, gell? Ja. Bist du da, Bürgermeister? Und ob eine Neuigkeit, Leiter im Mund, wie man ja meint. Edelweiß, wenn es nur schon 8 Uhr war? Wie es hoch würden, dass wir vom Kirchturm herum die beste Aussicht haben. Was nutzt uns die Aussicht? Wir finden keinen anderen Weg hoch werden. Wir müssen durch die Leitnergassen. Das macht uns auch nichts aus. Das Wetter bleibt schön. Und Leitnergassen ist hübsch drucker. Ich bin heute selbst durchgegangen. Gerade ein Loch in der Mitte drin steht eine kleine Drehglocker. Und da werden auch keine Stecker bleiben. Also, in der feinen Glockenspiel, die speisen wir weg. Wohl. Das Leitwerk, das ich gekauft habe, hat Ski bloß. Ja. Montiert wird um einen halben Preis hoch werden. So. So friedlich liegt unser Dorf zu unseren Füßen. Dirling, schaut's, alle Häuser schauen sich um die Kirche. Der Pfarrhof, die Schule, das Wirtshaus. Und von dort drüben grüßen die beiden feindlichen Höfe. Der Leitner und der Balser. Schön geht's aus. Was? Was? Schön geht's aus. Genau passt's Moos. Ach so, ja. Und billig hoch werden, billig. Montage nur einen halben Preis. Da schaut's so wie da. Ein Grammel in 10 Grad, da drin läuft der Hund. Und voraus ein Haus. Ah, ich sieh's gut. Der Fahrerhund ist. Entschuldigen Sie, Hochwirten. Oh, entschuldigen Sie. Ich kann mich völlig getäuscht haben. Ja, ja, Gergel. Das macht nichts. Wenn nur keine Feindschaft entsteht. Ja. Ich verzichte auf die Bulldog-Umfahrt, wenn nur keine Feindschaft entsteht. Ah, woher den Hochwürden? Das wird eine Freundschaft, eine Verwandtschaft. Sagen wir es gleich, wie es ist. Wollen wir es hoffen. Aber wie gesagt, lieber verzichte ich. Da verzichten wir auf gar nichts. Das kann auch schon immer Hochwürden. Schauen Sie, habe ich auf dem Wirt sein Anger. Da habe ich mit der Maschinenausstellung schon angefangen. Was meinen Sie, dass mir das kostet? He? Für Dirling reiht uns nichts. Das muss morgen das reinste Volksfest werden. In Gottes Namen dann. Ja. Es werden so 25 Bulldog zusammenkommen. Dann fahren wir um Kirchhummer, am Pfarrhof vorbei, beim Kramer hintri und zum Balsraffi. Von da über die Leitnergassen und wieder ins Dorf zurück. Das ist die einzig mögliche Rumfahrt. Und der wunde Punkt ist die Leitnergassen. Ja, der Leitner lässt er mit Absicht seine schöne Zufahrtsstraßen zu Grund gehen. Gerade, dass man mit dem Bulldog nicht durchfahren kann. Drum muss er sein, wenn wir mal einen Bulldog haben. Dann fahrt er schon einen Kies hin und baut einen gescheiten Weg. Falls nicht drängt morgen, hat's nix. Mein Radio hat gesagt, das bleibt schön. In Gottes Namen dann. Leute, es ist 6 Uhr, wir müssen in den Gemeinderat. Sechse, siebte, achte. Franzl? Nix. Um 8 Uhr am Weiher. Warum gerade am Weiher? Da war ich. Franzl. Warst du schon lang? Nein. Ich bin dumm. Jetzt hätte ich mir bald gefürchtet, weil es schon finster wird. Okay, Pochi. Musst du keine Angst haben. Bin ja da. Ja. Du, Lisi. Ich hab das Gefühl, dass wir zwei schon fast handelsmäßig sind. Du, ja. Aber bei uns, mein Vater, weißt du, mit den Maschinen und so. Psst, Franzl, ich mag dich mit die Rose auch. Wenn du einmal meine Bäuerin bist, dann kriegen wir schon einen Bulldog und eine Milchmaschine und ein Auto. Kommt wann? Ja, wie denn das? Meinst du, dass dein Vater nicht immer noch gibt, als bis dass wir uns auf modern umgestellt haben? Das fürchte ich, aber jetzt möchte ich wegen was anderem fahren. Jetzt wegen was noch? Dann sag's noch. Weil ich dich zum Wohnen gern hab. Ja, aber Lisi. Bei mir ist gerade umgekehrt. Ja, das ist gut. Wohnen und du lachst. Aber, ich muss also den werten Gemeinderat um Ruhe suchen. Der Bürgermeister hat das Wort. Mann, abgestimmt ist. Ein Träg ist. Haben wir eine Diktatur oder haben wir eine Demokratie? Abgestimmt ist. Wir werden nachher schon sehen, was ist. Ich halte meinen Umritt, dass ihr es wisst, mit die Rose. Und wir halten unsere Umfahrt, dass du das auch weißt. Von mir aus baust du eine eigene Kirche. Und Biffi, du Eigensinniger. Du, dir gib ich noch gern Biffi, gell? Ja. Also gut, Leitner. Um 2 Uhr fangen wir mit der Umfahrt an. Um 3, sagen wir um 3:30 Uhr. Werde ich dann die Rösser des Leitners segnen. Ja, du schau her, so großzügig. Da will ich auch nicht kleinlich sein und los irgendeine Stinkkarren durch meine Gassen runterfahren. Da fragen wir dich schon nicht lang. Achst mir nicht fragen, ja. Wenn ich von selber da lebe. Na also, was streiten wir uns? Zuerst Segnung der Landmaschinen, dann Segnung der Pferde. Nein, sie segnen meine Rose nicht mehr. Da kommt schon mein hochwürdiger Herr Bruder, der Herr geistliche Rat. Aber Leitner, lieber Mann. Nein, nix, lieber Mann. Einer überlebe ich noch, dass ich mich nicht von einer eingraben lassen muss. Okay, red doch nicht so dumm, der Herr Leitner. Aber ich will von keiner Diktatur was anschaffen lassen. Das kannst du meinem Buben Heirat auch anschaffen, so wie es ihm passt und so wie es eh möchte. Oh, jetzt werde ich aber schon grantig. Wer schafft denn dir was an, ha? Er muss denn nur, dass ich dir noch lang zuhöre da herin. Komm jetzt da mit der Diktatur daher. Da war ich ja selber der größte Diktator. Was bin ich? Überstimmt bist worden. Jawohl. Jetzt klage ich dich. Jetzt gibt's einen Prozess. Eigentlich, Vater, eigentlich dürfen wir mir das nicht tun. Was darf ich nicht tun? Auf meinen Grund darf ich alles. Aber Vater, schau, ist der Planweg. Der ist doch ein Kataster eingedrungen. Ja. Für meinen Großvater und Vater ist das kein Planweg gewesen. Und für mich ist auch keiner. Geh, Vater, meinst du nicht, dass wir da Gerichtsmasse werden? Was nachher schon war. Da wird etwas aufgerollt. Wenn sie es noch nicht spannend, aber spannen müssen sie das ja. Weil du die ganze Nacht das Wasser Kassenobelei verlässt. Sticker bleiben denen auch. Spannen können sie es ja. Aber aufweisen, aufweisen, Franzl, das ist dein Nummer. Na ja, es könnte ja ein Rohr ausrissen haben, nicht? Im Stecker bleiben die uns gewiss. Ja. Vollen Droh, der Bürgermeister mit da vorne. Programm für den Zehnerl, die Bulldog-Umfahrt, die landwirtschaftliche Maschinenausstellung vom Schmidt Thomas und andere Neuheiten. Andere Neuheiten, sagt er. Ein Festprogramm für den Zehnerl. Was ist denn los? Ich komme schon. Leute, lass mich durch. Was ist noch? Gehen wir ins Büro rein. Häuser Liesl und der Leitner Franzl sind schon drin. Jetzt dreh, Franzl. Ja, von mir stammt der Plan nicht. Die Liesl hat gemeint, wir könnten es so machen. Und ich muss sagen, mir gefällt es eh schlecht. Von mir stammt er auch nicht, der Plan. Der Giergl hat gemeint. Psst! Wir sind halt miteinander draufgekommen, nicht? Zu zweit ist man gescheiter wie allein. Also, wir müssen meinem Vater so weit bringen, dass er einen Bulldog kauft. Meint Liesl. Mhm. Sonst kommen wir zwei nie zusammen, weil ihr Vater nicht anders da mag. Aber zwingen können wir einen Leitner nicht. Das müssen wir schlau anstellen, sagt der Gerl. Ja, schlau. Schlau. Also, wenn er einen Bulldog geschenkt kriegt, ne? Na, darin vielleicht behalten, meint Liesl. Und direkt schenken lässt er sie auch wieder nicht. Sagt der Giergl. Ja. Er muss ihn so quasi durch ein Los gewinnen, meint Liesl. Heute auf die Nacht wird beim Wirt ein Bulldog ausgelost und der Leitner gewinnt. Den Bulldog stift angeblich der Schmidt Thomas. Was ich? Ja, du, sozusagen als Dreingab zu der Maschinenausstellung. Ja. Habt ihr uns? Ja, freilich. Ah, ja, gut, habt ihr es vorgebracht. Jetzt kommt es gerade noch drauf an, dass der Thomas mittut. Warum nachher nicht? Schau, den Bulldog kaufen wir jetzt. Und zahlen? Zahlen. Zahlen tun ich mit meinem Heiratsgut 8 Tage nach der Hochzeit, hat der Giergl gemeint. Ja. Gut. Du darfst gerade einen Vertrag unterschreiben, Liesl. Du hast den Tintenkuli. Seh. Hab ich sie da weit gesagt, Thomas? Der Bulldog, hab ich gesagt, der ist so gut, als wir verkauft. Giergl, du schreist das gleich aus, dass ich heute auf die Nacht beim Wirt den Bulldog spendiere. Woll. Das Los kostet 50er. Oh, da macht aber ein sauberes Geschäft. Was? Mit dem Geld stift ihr Freibier nach dem Umritt. Gut, jetzt kommt der Franzl. Die zwei Matrosen in den Stall rein, gell? Die haben ja einen Segen gekriegt. Ja, wie das nicht hat, der machen können. Der hochwürdige Herr Onkel. Mit 80 Jahren noch reiten. Naja, auf der alten Fuchsstuten ist er ja drum gesessen, wie auf einem Canapé. Aber feierlich hat er es gemacht. Da muss man Lohn machen. Mein hochwürdigen Herrn Brüder. Und gleich geschaut, gell? Ja. Steh um. Jetzt haben wir's. Ja. Jetzt werden die anderen mit den Bulldog auch bald kommen, meine ich. Wir gingen jetzt ein wenig spekulieren, eine Gassen um mich. Ich meine, ich hör's schon kommen. Gehst du mit? Ja, ja, geh schon mit. Dicker bleiben, wenn's dir. Sollen wir's rausziehen mit dir raus? Ja, wie der Vater meint. Also machen wir's. Wir gehen es rausziehen, wir können es aber auch drin hängen lassen. Ja, weil lassen wir's schon hängen. Lass bis kommen und bitten. Vollen Droh der Bürgermeister. Die Liesl werden halt fahren. Ein paar ist ein Bulldog. Ja, geh du. Da gibt's halt keinen Weg nicht hin zu dir. Na, so zuwider wär's fein nicht. Nein, mein Lieber. Von der Bäusnerischen, mein Lieber, will ich nichts wissen. Die Maschinenbrutzerei, die Dame ist, die mag ich nicht. Wir schießen draus. Und ein Stecker bleiben gibt's nicht bei meinen Ros, verstehst? Da schon hab ich, in unserer Gassen. Ja. Hängen schon drin in Luft. Weil lassen wir singen, gell? Ja, ja, Freilie lassen wir singen. Jetzt stecken die in einen gescheiten Kopf zusammen. Aus dem Dreh kommt es nicht mehr raus, verstehst du? Der Thomas teilt zu uns auf. Ja, das will ich auch schauen. Und ich spann uns gut, wo das Wasser hergekommen ist. Ja, das kann ja ein Rohr zerrissen haben, nicht? Jetzt kommt er schon, der Thomas. Das nutzt nichts. Der Bürgermeister selbst muss kommen. Vater, gehst du heute auf die Nacht zum Wirt? Das ist einmal gewiss. Jetzt sind wir mal. Verstehst du? Hey, Walter, Bazi, Walter. Jetzt kommst du mit deiner Sau heute rausziehen. Vater, ich hol es gleich, die Rose. Nix da. Der Bürgermeister selbst muss kommen. Leute, na, alter Spitzbub. Jetzt hängen wir so drin, dass du uns mit vier Rosen nicht mehr rausbringst. Was ist denn los? Ich mein, ist seid stecken geblieben, was? Ich mein, das schon was dir. Ja, ist halt da ein Klumper, so ein Bulldog, gell? Über das unterhalten wir uns anders mal. Jetzt bringt Ros her. Sechs, sie müssen wir reinhängen. Die meisten können ja nur retour fahren. Aber der Balser, der Wirt, mit dem der Fahrer fährt, und ich, uns musst rausziehen. Bist halt so gut. Und wir sind, brauchst du das nicht da. Der Bürgermeister sein muss kommen, weil ich ohne einen Bürgermeister nichts tue. Der Leitner wird das ja ein Meißel haben. Warum? Na, gewinnt er einen Bulldog um 50, gell? Ah, den Bulldog wird er nicht lang haben, der Leitner. Warum? Weil ihm der Bürgermeister einen Bulldog andrücken möchte. Gerade vorher sind sie ins Nebenzimmer rein. Was darf ich nicht mit meinem Gewinst, hä? Verkaufen darfst du nicht. Wenn der Leitner seinen Bulldog gern hergibt und ich sag's als Bürgermeister nur einmal, kann ihn hergeben. Geh, Vater! Soll ich ihn hergeben? Nein, Vater, behalten du! Freilich behalten. Es hat ja sozusagen sein wollen, nicht? Das Schicksal hat gesprochen, meine ich, dass du jetzt einen Bulldog hast. Haben musst. Und so billig, Leitner. Mit einem 50er los. Ja, wenn der Bulldog wie meine los Junge kriegen kommt. Also Leitner, kann jetzt ich dir den Bulldog ankaufen oder kann ich nicht? Nix da, Leitner, so billig kommst du zu keinem Bulldog immer. Ja, wenn er Junge kriegt. Schau, Nachbar, für das 50er kriegt jetzt von mir 5000 Mark. Ja, wenn er, wie meine Ros, Junge kriegt. 5000, schlag ein. Vater, hätt's nicht. Vater, verkauf nicht. Halt dich zurück, Leitner. Was sagt denn der Schmidt Thomas dazu? Mir ist gleich. 5000, Leitner, schlag ein. Vater, nicht. Schlag ein. Da, dein Kerder, der Bulldog. Mein Kerder! Aus ist. Ich stirb. Der Schneezug ist schon fort. Ja. Der Personenzug wird noch auch nicht mehr lange ausbleiben. Ja. Da wird meine Tante schauen. Wir bleiben so lang bei ihr, bis in seine Vordern recht ist. Ja. Die werden schimpfen, weil wir nicht mehr da sind. Es wird schon alles recht. Schon. Aber wir hätten uns nicht einlassen dürfen auf das Geschäft. Nein. Jetzt können wir nichts mehr ändern. Seine Batzin. Ein Kirkel habe ich die Fenster schon eingeschmissen. Was? Ja, ja. Wenn ich erst zehn erwisch, mein Lieber. Den anderen, einen Schmidt Thomas, den kaufen wir schon auch noch. Mei, schau, sie haben es ja gut gemeint. Nein. Die haben gerade an ihr Geschäft gedacht. Die haben nichts gemeint. Du, da schau hin, mein Vater kommt mit dem Auto. Da schau hin. Da kommt er mein mit der Schäsen. Franzl, ich bleib bei dir. Und der Teufelszug keine Verspätung hat. Ist ja. Liesl, du laust dir, was fällt denn dir rein, hä? Mei. Ein Vater hintergehen, für einen anderen Bulldog kaufen und mich zum Narr machen und nachher durchbrennen. Ja, nein. Dann lauf noch zu, was das Bein kommst mit dem Lumpen. Mit dem harten Lumpen. Hey, lass dich noch nicht gerade so ausbeißen, gell? Leitner, ist ja so lang kein Haberlumpen, ich merk's dir. So bist du auch da, Leitner, hä? Jetzt den Lauf beim Zurückhalten, wie es früher gewesen bin ich. Es ist früher nur, dass ich ihn jetzt zurückhalte. Spart ist. Ich will meine Tochter nicht mehr sehen. Aber das Heiratsgeld gleich mitgeben, gell? 5000 Mark 54. Ja, die Gaudi allein ist mir ja das Nachgeben schon wert. Ja, lach heran, du Lauschherr, du. Schau, dass du weiterkämpfst. Wenn du überhaupt noch irgendwo mingst. Ich geh schon. Da jetzt mingst. Mir verstehst. Und die sind jetzt Hochzeitleute. Und wir fahren gleich am Pfarrhof runter, auf Haselbach, zu meinem hochwürdigen Herr Bruder. Ja, bist denn du narrisch worden? Ja, das wird er im Fuß gar noch verzeiht, wirst du von deiner eigenen Tochter regelt und bist. Wie der Lab, die heirat nicht! Na, du hast gar nichts zu sehen, verstehst du? Du hast ja dein Kind verstoßen. Was hat ich? Ha? War du hinterfotziger Kerl, du! Du Sabotagebruder, du! Was bin ich? Da geh her, Mann, der ja, ich. Aber jetzt fangen schon wieder das Rasser an. Ja, wir drucken uns mäßig hoch. Ja, du großen Bürgermeister! Ich hab's euch gesagt, dass mein Vater nicht so ist, wenn's drauf ankommt. Mei, auch nicht. Geh, okay, jetzt hast du keine Angst nimmer, du Lisei, du Liebs. Nicht du. Ja, geh her. Nicht, Franz, du pass aufs Fahren auf. Das tut doch schon von selbst, wir sitzen in keinem Auto. Nicht, du. Das war das bayerische Hörspiel Die Bulldog-Braut von Georg Lohmeier mit der Musik von Kurt Brückemann. Die Personen und ihre Darsteller: Liesel, Adele Hoffmann, Franzl, Hans Bauer, der Leitner, Wastl Witt, die Leitnerin, Liane Kopf, der Balser, Michel Lang, die Balserin, Maria Stadler, der Schmied Thomas, Franz Fröhlich, der Girgel, Hans-Reinhard Müller und der Herr Pfarrer, Willi Rösner. Die Leitung der Sendung hatte Peter Glas.